Text 21. Subversive Theorie, die Sache selbst und ihre Geschichte, von Johannes Anjuli. Im Wintersemester 1989/90 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin bis in die Gegenwart hinein, zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln, heute Isonomie, Naturrecht und die Frauen. Unter den Geschichtsbüchern, die sich mit der hellenistischen Periode befassen, die etwa vom Einfall der Makedonier bis zum Einfall der Römer in Griechenland dauert, gibt es wohl keines, das diese Zeit nicht als eine Periode der Gärung darstellt, eine Periode allerdings ohne große Philosophen. Oder genauer gesagt, es gab sie zwar, aber ihre Philosophie, bis auf Platon, Aristoteles und einige andere, ist durch den Verlust ihrer Bücher verschollen, woran nicht zuletzt der Brand der Bibliothek von Alexandria schuld ist. Daher gibt es nur kümmerliche Reste, aber wie gesagt, kein Geschichtsbuch unterlässt die Bemerkung, es habe sich um eine Periode der Gärung gehandelt. Das Erfreuliche, Sympathische und Beruhigende dabei ist, dass es auch kein einziges Buch gibt, das irgendeine Periode der Weltgeschichte als Periode der Nichtgärung bezeichnen würde. Mit anderen Worten, die ganze Geschichte, die europäische zumal, ist eine permanente Gärung. Ein Nachtrag noch zur Geschichte der Polis und zum Verhältnis von Mann und Frau im alten Griechenland. Die Schwierigkeit liegt in der schier unmöglichen historischen Rekonstruktion der Stellung der Frau in der attischen Gesellschaft und Kultur. Es mangelt an Material und das Vorhandene stammt meist von Männern. Deshalb ist es fast unmöglich, die Kruste der parteilichen Männlichkeit wegzuräumen und das Problem als solches richtig zu erkennen. Auf jeden Fall entzündete sich ein Einwand gegen meine Behauptung, die griechische Gesellschaft hätte ihre Schattenseiten gehabt, dass nämlich die Kultur, die Gesellschaft, das Athen des Reichtums, also nicht das Athen der Hafenarbeiter, ermöglicht worden sei nur durch die Arbeit der Sklaven. Und was ist mit der Arbeit der Frauen, wurde gefragt. Ausnahmehalber soll heute einer Mode gefrohnt werden, der Mode oder dem Mythos des großen I, von den Sklavinnen soll die Rede sein. Aber das ist nicht das wirkliche Problem, das in der Frage liegt, warum die andere Frau, das heißt die Nicht-Sklavin, nicht genannt wurde. Natürlich bestand die griechische Gesellschaft nicht nur aus dem Adel, aus der Aristokratie, die von der Arbeit der Sklaven lebte, sondern sie setzte sich als Gesellschaft der gleichen Freien auch aus Handwerkern, Tagelöhnern und Hafenarbeitern zusammen. Der Unterschied zwischen Tagelöhnern und Hafenarbeitern liegt in der einfachen Tatsache, dass die Hafenarbeiter vom Staat bezahlt wurden. Sie waren also Staatsarbeiter, keine privaten Tagelöhner. In der Tat gibt es im Verhältnis von Mann und Frau in den unteren Schichten der freien Bevölkerung eben das, was heute als Problem der Hausarbeit, das heißt als wesentliche Tatsache der gesellschaftlichen Reproduktion, betrachtet wird. Diese Frauen haben ebenfalls zur Reproduktion der Polis beigetragen. Aber man muss doch differenzieren. Es waren die, die die Hausarbeit der unteren Schichten der Bevölkerung zu besorgen hatten, während die Ehefrauen der herrschenden Klasse keineswegs arbeiteten, das taten ihre Sklavinnen. Die aristokratische Frau hatte Sklavinnen zur Verfügung, die ihr aber nicht unterstanden wie in der römischen Respublika, wo die Haussklavinnen der Domina zu gehorchen hatten, während der Dominus nichts zu sagen hatte. Die Sklavinnen Griechenlands waren bei der Verrichtung der Tagesarbeit der Gattin zwar unterstellt, aber als Sachen gehörten sie nach wie vor dem Herrn des Oikos, ihrem Mann, eine Situation also, in der sich der aristokratische Oikos nach wie vor in der unumschränkten Gewalt des Herrn befindet. Das muss erwähnt werden, weil über dem ganzen Glanz der attischen Kultur, in dem wir uns bis auf den heutigen Tag sonnen, das eine nicht zu vergessen ist, die attische Gesellschaft, vor allem die athenische zu Zeiten des Perikles, war nicht nur eine reine Männergesellschaft, sondern es war auch eine Gesellschaft, in der Frauenverachtung Alltagsnorm war, das heißt, zu den fundamentalen Normen des politischen und gesellschaftlichen Lebens gehörte. Daher auch die Gleichung, die Aristoteles in seiner Politika zwischen den Sklaven und den Frauen zieht. Er ist zwar zurückhaltend, er räumt der Frau, das heißt immer der Ehefrau, zwar eine andere Stellung im gesellschaftlichen Leben ein, aber im Grunde zieht er die Schlussfolgerung, die Frau sei ein Ding, eine Sache und kein Mensch. Die Frauen rangieren unter den Sklavinnen. Um ein besseres Bild zu gewinnen, ist jedoch Demosthenes wichtiger als Aristoteles. Demosthenes ist der Autor der Philippiken, der großen Reden gegen die Makedonier. Er war der letzte Verteidiger der athenischen Freiheit und Demokratie gegen den Machtanspruch des makedonischen Königs. Und doch hat Demosthenes in puncto Frauen nicht viel anders gedacht als die meisten Athener. Nur unternahm er eine Differenzierung, die wohl die Rolle der Frau in der griechischen Gesellschaft zutreffend charakterisiert. Er sagt, Wir Männer haben die Hetären für die Vergnügungen des Geistes, die Palakä für das Vergnügen der Sinne, die Gattin um der Fortpflanzung willen. Eine Dreiteilung des weiblichen Geschlechts also, in der ausgerechnet die Ehefrau an letzter Stelle steht. Die Hetäre ist die damalige Kurtisane, wobei zu bemerken wäre, dass die Kurtisanen im Zeitalter des Absolutismus viel mehr Macht besaßen als die Hetären. Die Hetären waren für die Vergnügungen des Geistes da, aber selbst Aspasia, die langjährige Freundin des Perikles, übte nicht die Macht aus, die eine Pompadour ausüben konnte, die Minister nach Belieben absetzte, neu ernannte oder in die Bastille schickte. Das Interessanteste an der Unterscheidung des Demosthenes ist, dass der Mann aller drei Typen der Frauen bedarf. Die Hetäre ist eine freie Frau, die eigenen Besitz hat, die an keinen Mann gebunden ist und sich jederzeit von ihm trennen kann, die insofern ihre Unabhängigkeit behält. Die Palakä ist die Nebenfrau, die auch Sklavin sein kann, die für das sinnliche Vergnügen zur Verfügung steht. Sie ist die eigentliche Bettfrau des Mannes. Und ausgerechnet die Ehefrau ist die Frau, die nicht nur nichts zu sagen hatte, die Palakä hatte auch nichts zu sagen, sondern die nicht das Geringste bedeutete. Man würde heute von einer reinen Gebärmaschine sprechen. Die Ehefrau finden wir also auf der untersten Stufe, ihr gegenüber steht die Hetäre. Die Hetäre verkörperte die in Athen einzig mögliche Form der emanzipierten Frau. Das aber war nicht alles, denn Griechenland bestand nicht nur aus Athen, es bestand auch aus Sparta, aus Lakedaimon. Hier war die Stellung der Frau anders als in Athen, aber auch hier war die Frau der Unterschichten ein Ding. Anders bei den Spartiaten, dem Adelsgeschlecht Lakedaimons. Sie hatten eine gesellschaftliche Formation entwickelt, in der, aus welchen Gründen auch immer, die Frau zwar nicht völlig, aber doch fast ebenbürtig war. Nur fast, weil sie zwar in der Öffentlichkeit lebte, aber keinen Zugang zu den höchsten Staatsfunktionen hatte. Platons Darstellung der Frau, die auch Königin werden könne, orientiert sich an den Frauen der Spartiaten. Sie also besaßen das gleiche Recht, nackt in den Palästen Gymnastik zu treiben, sie waren bei der Ausübung der Kriegskunst gleichberechtigt und sie waren nicht an die Ehe gebunden. Man könnte sich überlegen, inwiefern das Fehlen des Instituts der Ehe damit verbunden war, dass Sparta nur Gemein-, aber kein Familieneigentum kannte. Es bestehen ganz enge Beziehungen, das römische Recht zeigt dies überdeutlich, zwischen dem Privateigentum als sozioökonomischem Verhältnis auf der einen Seite, der Ehe als Institution auf der anderen. In Sparta, wo es nur Gemeineigentum gab und deshalb auch keine Erbschaftsstreitigkeiten, war die Ehe als Institution zwar vorhanden, doch es war dies eine sehr eigentümliche Ehe. Sie konnte jederzeit von Mann und Frau gleichermaßen für ungültig erklärt werden. Daher gab es in Sparta praktisch keinen Ehebruch. Auch die platonische Formel der Weiber- und Kindergemeinschaft geht auf Sparta zurück. Das Problem liegt also darin, dass wir mit Athen eine Polis vor uns haben, in der die Isonomia herrscht, das heißt die männliche, freie Gleichheit, eine Polis, die demokratische Formen entwickelt hat, die man als basisdemokratisch bezeichnen könnte, die aber zugleich die Frau restlos entmündigt und entmenschlicht hat, während in Gestalt Spartas eine andere Polis vorliegt, in der zumindest die aristokratische Frau als nahezu ebenbürtig erscheint, aber eben in einer Stadt, in der der Demos, die Bevölkerung, keinerlei Mitspracherecht hat, denn Sparta war ein Militärstaat, der von seinen Königen hierarchisch regiert wurde. Wo kann da die Subversion entstehen? Wie ist es möglich, nehmen wir nun Athen oder die attische Welt im Ganzen, dass eine so handfeste Wirklichkeit wie die der Frauen existiert, sie sich jedoch nicht zu Wort meldet? Simone de Beauvoir hat auf Aspasia und Sappho verwiesen, zwei Frauen, die schon ihrer ökonomischen Unabhängigkeit wegen in der Lage waren, ihren Widerspruch anzumelden. Sappho gehörte einer aristokratischen Familie an, sie musste die Insel beim Sieg des Demos von Lesbos verlassen. Die Proteste der Aspasia sind aus den pseudoplatonischen Briefen bekannt. Aber es sind dies Proteste, die nicht auf Frauenemanzipation im heutigen Verständnis hinauslaufen, sondern sie gelten einzig und allein der Missachtung der Frau durch die Ehemänner. Sie waren eher ein Protest gegen die Bevorzugung der Palakä gegenüber der Gattin als ein wirklich und gesellschaftlich verallgemeinerbarer Protest gegen die Unterwerfung der Frau. Bei Simone de Beauvoir scheint zudem ein Missverständnis über die Gestalt Sappos, der größten Poetin der Antike, vorzuliegen. Es sind von ihr drei Gedichte bekannt, die sich sehr scharf gegen die Männer wenden, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. In zweien protestiert sie leidenschaftlich gegen die Hartherzigkeit der Liebhaber, im dritten leidet sie darunter, dass Phaon, ein Jüngling, ihre Liebe nicht erwidert, woraufhin sie übrigens Selbstmord beging. Anders verhält es sich mit einer Frau des Protestes oder der Subversion, die Simone de Beauvoir ebenfalls erwähnt, eine historische Figur, deren Rehabilitation geboten ist. Simone de Beauvoir meinte, und sie dachte hier in ganz traditionellen Kategorien, die einzige Möglichkeit der athenischen Frau, sich des männlichen Jochs zu entledigen, sei, ihm das Leben zu Hause im Oikos schlicht und einfach unerträglich zu machen. Und sie zählt eine Reihe von Möglichkeiten weiblichen Protests auf. Ständig lärmen, schimpfen, heulen und so weiter. Dieser Widerspruch, der im Grunde eine praktische Subversion ist, dieser Versuch also, die Hausordnung durch die Austreibung des Hausherrn umzuwälzen, fand seine emblematische Gestalt in Xantippe, der Frau des Sokrates. Wer die platonischen Dialoge kennt oder Xenophons Porträt des Sokrates, weiß, dass es ihm praktisch unmöglich war, zu Hause zu sein. So spazierte er von Gastmahl zu Gastmahl und hatte fürchterliche Angst, nach Hause zu gehen. Mit der Gestalt der Xantippe, die als Verkörperung des zänkischen Weibes schlechthin in Literatur und Geschichte eingegangen ist, sollte die gleiche Umwertung geschehen wie mit Eva. Damals ist es Xanthippe tatsächlich gelungen, ihren Ehemann aus dem Hause zu verjagen, um dann nach Belieben zu schalten und zu walten. Man muss allerdings auch eine andere, eine ökonomische Differenzierung vornehmen, denn die Ausgangsfrage lautete, ob die Frauen nicht gearbeitet hätten. In der Tat, gearbeitet haben sie, und zwar durchaus im Sinne der traditionell gewordenen Arbeitsteilung von Beruf und Hausarbeit. Gearbeitet haben insbesondere die Frauen der Dämoi, die keine Sklavinnen hatten, die Frauen der Handwerker, der Tagelöhner, der Hafenarbeiter und der Fischer. Im Grunde lebte man wie heute noch. Der Mann geht seinem Beruf nach, der Töpfer macht seine Töpfe, bringt das Geld nach Hause und die Hausfrau besorgt seine Reproduktion. Und auch in den unteren Schichten der freien Gleichen wurde die Hausarbeit keineswegs als gleichwertig anerkannt. Die Gattin des Töpfers war im Grunde auch ein Ding. Sie war eben die einzige Sklavin, die der Töpfer, sei er Tagelöhner oder Hafenarbeiter, zur Verfügung hatte. Die Tatsache, dass die Frau ebenfalls arbeitete, bedeutete nicht, dass sie auch gesellschaftlich anerkannt worden wäre. Und in der Tat, sie konnte ebenso wenig in die Agora gehen oder an der Ecclesia teilnehmen wie die Frauen des Adels. Die adligen Frauen waren im Grunde, siehe wieder Demosthenes, noch unfreier als die der Unterschichten. Denn diese konnten wenigstens innerhalb des ökonomisch Gegebenen frei verfügen, während die Ehegattin in den Adelsfamilien noch nicht einmal die Chance hatte, das Kommando über die Hausarbeit auszuüben. Zwei Fälle sollen das charakterisieren. Erstens ist es bezeichnend, dass die Mahlzeiten in der griechischen Adelsfamilie nicht etwa von Köchinnen, von Sklavinnen zubereitet wurden, sondern von einem Sklaven, einem Koch. Der Koch ist also der Repräsentant der Hausarbeit, in der Politika des Aristoteles wie in der Politeia des Platon. Zweitens ist interessant, dass ausgerechnet die Gattin, und eben deshalb war sie Gebärmaschine sonst nichts, für ungeeignet gehalten wurde, ihre Kinder zu erziehen. Sobald die Kinder das Laufen gelernt hatten, wurden sie der Mutter entzogen und dem Lehrer übergeben. Zuständig für die Küche war der Koch, zuständig für die Kinder war der Lehrer. Die Edelehefrau lebte im Wohlstand, war aber ihrer Persönlichkeit und Mündigkeit beraubt. Und was tat die athenische Edelfrau den lieben langen Tag? Man sollte wohl lieber bei Frau Thyssen oder bei Frau Henkel nachfragen, wie die sich die Zeit vertreiben, obwohl es natürlich einen Unterschied gibt. Thyssen und Henkel haben das Recht auf Öffentlichkeit. Sie sind öffentlich präsent, gesellschaftlich präsent, während die Frau des Demosthenes das gar nicht sein konnte. Dies war wohl das entscheidende Moment, das die Lage der griechischen Frau charakterisierte, dass die Polis für sie ebenso wenig existierte, wie sie für die Polis einzig und allein, wie Demosthenes sagte, als Mittel der Fortpflanzung existierte. Die Möglichkeit der Frau, ihren Platz in der Öffentlichkeit zu behaupten, entsteht erst später in der hellenistischen Zeit, allerdings doch in Formen, die zeitlich und örtlich sehr begrenzt sind. Hier gibt es die emanzipierte Frau, doch nicht als allgemeines gesellschaftliches Phänomen. Es wird sehr lange dauern, bis die Frau die Öffentlichkeit tatsächlich erobert, bis sie in ihrer gesellschaftlichen Existenz anerkannt wird. Eine Ausnahme könnte das republikanische Rom bilden. Das Interessante allerdings an der Lage der römischen Frau, notabene nicht von den Sklavinnen ist die Rede, sondern von den Matronae, ist, dass zwar gerade das römische Recht die härteste Kodifizierung der Herrschaft des Mannes gebracht hat, die Gestalt des Pater Familias, des Familienvaters, der absoluter Herr über das Leben und den Tod seiner Frau und seiner Kinder war, bis hin zum Recht des Tötens, dass auf der anderen Seite in der römischen Respublika die Frau jedoch eine gesellschaftliche Anerkennung genoss, die es in Griechenland nicht gab. In Athen gab es eine Demokratie, für die die Frau nicht existierte, in Rom eine Republik, die keineswegs demokratisch war, die die Frau jedoch anerkannte. Schon ökonomisch gibt es nicht nur, wie im griechischen Haushalt, den Oikos, den Herrn, sondern Dominus und Domina, jeden mit eigenen Verfügungsbereichen und besonderen Aufgaben. Und vor allem tauchen im Laufe der republikanischen Zeit immer wieder emblematische Frauengestalten auf. Der Unterschied liegt wohl keineswegs darin, dass die Römer, ein bäuerliches Gemeinwesen zunächst, später dann ein kriegerisches und imperiales, besonders human gewesen wären. Man darf vermuten, die Ursache liege darin, dass die römische Kultur, die römische Gesellschaft nicht nur ein Produkt der Latiner allein war, sondern ein Mischprodukt der Latiner und der Etrusker. Das erste Jahrhundert nach der Gründung wurde Rom von etruskischen Königen beherrscht. Rom war sozusagen eine etruskische Kolonie und die Etrusker hatten eine Gesellschaftsordnung entwickelt, die matriarchalisch zu nennen zwar mit Sicherheit falsch wäre, die aber doch in der Tat, wie viele Votivtafeln zeigen, die Gleichstellung von Mann und Frau kannte, was auch dadurch erhärtet wird, dass es die Frau war, die den Familiennamen vererbte, nicht der Mann. Mag sein, dass durch diesen etruskischen Einfluss die römische Frau in einer so männlichen Gesellschaft wie der Roms zu einem anderen und besseren Ansehen gelangen konnte als die griechische. Nun zu den Gründen, die zu den neuen, den hellenistischen Formen der gesellschaftlichen Negation führten. Eine andere gesellschaftliche Situation hat sich ergeben. Welche Gestalt hat die Negation nach dem Untergang der Polis angenommen? Es handelt sich um das Ergebnis des Übergangs von der politisch tätigen Negation zu einer, die im Kern in der Verweigerung jedweden politischen Handelns besteht, in der Absage an die Politik überhaupt. Denn das Gemeinwesen besteht nicht mehr, es gibt nur noch Herrschaft, die Herrschaft des makedonischen Königs. Der Peloponnesische Krieg von 431 bis 404 vor Christus führte zur restlosen Zerrüttung nicht nur der politischen, sondern auch der wirtschaftlichen Struktur des Peloponnes. Die griechischen Städte zerstörten sich, es kam zur Invasion Philipps von Makedonien, dann 338 zu seinem Sieg. Mit dem Jahr 404, mit der Niederlage Athens, war die Athener Kultur, war die Demokratie von Athen am Ende. Mit dem Jahr 338 war es die ganze Welt der Polis. Es kam zur Bildung von Großreichen, was im Wesentlichen drei Folgen zeitigte. Erstens kam es, vor allem durch die Politik Alexanders, Philipps Sohn, der übrigens ein Schüler von Aristoteles war, zu einer Ausweitung, gar Internationalisierung des kulturellen Horizonts. Dies war für die Griechen nicht nur mit dem Verlust ihrer politischen und gesellschaftlichen, sondern auch mit dem ihrer kulturellen Identität verbunden. Schon die Göttervermischung, die von Alexander resolut vorangetrieben wurde, führte dazu, dass die zwar in sich stets zerrissene, aber doch geschlossene Gesellschaft der Polis restlos zerrüttet wurde. Durch die Bildung der Großreiche kam es zu einem Identitätsverlust. Die Polis war nicht mehr jene lebendige Einheit, die sie einmal war, das heißt die Einheit, in der jedes menschliche Wesen männlichen Geschlechts ein Zoon Politikon darstellte. Die zweite Folge, die sich ebenfalls aus den Feldzügen Alexanders ergab, war die Erweiterung der Ökonomie zu einer Art Weltmarkt. Alexander plante so etwas wie die Herstellung eines einheitlichen Weltmarktes von Spanien bis Indien. Dazu zählen seine schon ins Größenwahnsinnige gehende Pläne der Völkervermischung, die ihn ganze Völkerschaften des Westens nach Osten transportieren ließen und umgekehrt, dann die fantastische Massenhochzeit, als er seine Soldaten und Generäle zwang, iranische und indische Frauen zu ehelichen. Das alles zeigt, dass die Grenze der Polis in jeder Hinsicht, ökonomisch, gesellschaftlich und kulturell gesprengt war, und damit war auch die Stabilität des städtischen, des in sich geschlossenen Marktes gesprengt. Also Identitätsverlust, dazu Verlust der Stabilität des städtischen Marktes auf der einen Seite und auf der anderen durch die Bildung der großen Königreiche zugleich ein Wechsel der politischen Machtstruktur, von der früheren patriarchalischen Form des Königtums oder der politischen Form Spartas zu einer ausgesprochen dynastischen Form des Königtums. Das war ein immens wichtiger Schritt, bedeutete doch diese Dynastisierung des Königtums im Grunde die Orientalisierung der Institutionen. Die Könige, sowohl die Spartas wie die des alten Griechenland, waren sogenannte Wahlkönige gewesen. Dynastien dagegen waren das Kennzeichen der orientalischen Despotien. Philipp von Makedonien errichtete nun eine kurzlebige Dynastie, die nach dem Tode Alexanders zerbrach. Um den Übergang zu den neuen Formen der Negation zu verstehen, muss festgehalten werden, dass mit dem Ende der Polis eine wie immer geartete Negation, die sich unmittelbar in der Politika, in der öffentlichen Hand, den öffentlichen Angelegenheiten hätte artikulieren können, nicht mehr möglich war. Die Agora ist tatsächlich nur noch Markt. Die Ekklesia findet nicht mehr statt, die Kunst der öffentlichen Reden ist überflüssig. Die Sophisten sterben deshalb aus. Damit hat sich das politische Zentrum vom Marktplatz in den Palast verlagert, zu einem in sich geschlossenen Zentrum der Herrschaft und der Macht. Das Zentrum der Entscheidung lag nicht länger mehr in der Ekklesia, sondern beim Hof des Fürsten und nirgends sonst. Was sich nun veröffentlichte, waren nicht mehr die freien gleichen Bürger der Polis, sondern lediglich der private Wille des Königs. Die Res Publica wurde zur Res Privata des Monarchen. Wenn jedoch die Politik zum dynastischen Privateigentum wird, wie wird es dann um eine Philosophie bestellt sein, die, gerade in der Demokratie Athens, nicht nur in, die vielmehr von der Öffentlichkeit lebte? Natürlich gab es nach wie vor Philosophen, ob große oder kleine, das spielt in diesem Fall keine Rolle, Dutzende von Philosophen. Wer sich der Mühe unterziehen will, sie alle mit Namen und Adresse kennenzulernen, mag den ersten Band der Geschichte der Philosophie von Überweg studieren. Diese Philosophen waren Schulphilosophen aus dem Stall des Platon und des Aristoteles und sie stellten sich in den Dienst des Königs. Im Grunde waren sie dessen beamtete Berater. Als Herrschaftsdenker konnten sie die Philosophie unmöglich als Negation betreiben, vielmehr nur als Apologie und Affirmativ. In der Tat, die politischen Schriften dieser am Hofe lebenden Philosophen enthalten nur zwei Gedanken. Erstens, dass die Garantie für die Ordnung und für die Existenz der Gesellschaft einzig und allein in der Gestalt des Monarchen liegen kann. Und zweitens, dass das Staatswesen, die Monarchie, nur dann gut ist, wenn der Monarch Milde und Güte gegen seine Untertanen walten lässt. Argumente, die den aufgeklärten Absolutismus vorwegnehmen. Die Negation scheint keinen gesellschaftlichen Ort mehr zu haben. Sie findet außerhalb des Palastes statt, aber dort werden die Entscheidungen getroffen, wird die Politik gemacht. Das ist der Grund dafür, warum in allen einschlägigen Studien nachzulesen ist, dass der Übergang von der attischen zur hellenistischen Philosophie oder von der hellenischen zur hellenistischen durch den Rückzug der Philosophie aus der Politik ins Private charakterisiert werde. Auf den ersten Blick mag dies durchaus zutreffen. Die Philosophie des Aristippos aus Kyrene zum Beispiel, der zwischen dem 5. und dem 4. Jahrhundert lebte, also auf dem Höhepunkt der Krise, könnte tatsächlich zu dem Gedanken verleiten, dass nach dem Verlust der Arete, der bürgerlichen Tugend, und nach dem Verlust der Polis nur das Private übrig blieb. Und was wäre es anders als der Versuch, seinen Garten zu bestellen und das Leben so gut es geht zu genießen? Gegenüber der aristotelischen, platonischen oder sokratischen Definition der Tugend, eben der Arete und des Guten, findet Aristippos zu einer ganz simplen Begriffsbestimmung. Gut ist, was Lust bereitet, nicht Freud, sondern Aristippos aus Kyrene ist also der Erfinder des Lustprinzips oder des sogenannten Hedonismus, das heißt des Versuchs, die Lust so gut es irgend geht zu steigern, die Unlust so weit wie möglich zu vermeiden. Das klingt natürlich sehr privatistisch, das Lustprinzip statt der Polis bürgerlichen Tugenden. Aber das Lustprinzip kann durchaus eine gesellschaftliche Qualität annehmen. Man denke nur an Leclerc, einen der Repräsentanten der Orage des extrem linken Flügels der französischen Revolution. Leclerc entdeckte, dass die wahre Gleichheit nicht die Gleichheit vor dem Gesetz ist, sondern die der Genüsse. Die Lust wird hier gewissermaßen politisiert. Wenn Aristippos nun sagt, gut sei nur, was Lust bereitet, so meint dies nicht nur die bloße Bejahung des Hedonismus, sondern ebenso sehr die Kritik an allen Normen und allen Ordnungen. Die herrschaftlich verfasste Gesellschaft wird sozusagen durch das Lustprinzip zerrüttet. Man denke auch an den Relativismus des Gorgias, an die 6 Schritte seiner Erkenntniskritik, an deren Ende es nichts Festes, gar nichts Zuverlässiges mehr geben konnte. All dies findet man auch bei Aristippos, indem er das Gute und das Böse nach dem individualistischen Prinzip der Luststeigerung beurteilt, das Gute und das Böse also als bloße Konvention betrachtet. Sie sind weder Nomoi, weder Gesetze noch von Natur gesetzt, sie sind Menschenwerk, nichts als Konvention. Und er geht so weit zu sagen, dass der Weise gelegentlich auch stehlen, Ehebruch treiben und Tempelraub begehen werde. Wenn Herfried Münkler in Piepers Handbuch der politischen Ideen gelegentlich seine Darstellung der griechischen Philosophie jedoch von der apolitischen Komponente des ethischen Relativismus bei den Hedonikern oder Kyrenaikern spricht und dann zum Beweis einen Satz des Theodoros von Kyrene, einem späten Nachfolger des Aristippos, zitiert, so kommen Zweifel auf, ob wirklich der Rückzug der Philosophie aus der Politik ins Private das Kennzeichen dieser neuen Negation sei. Denn Theodoros, der auch mit allen Ordnungen aufräumen will, sagt den angeblich apolitischen Satz, es ist vernunftgemäß, dass der tüchtige Mann sich nicht für das Vaterland im Tod preisgibt. Warum soll das apolitisch sein? Warum hat das nun eine relativistische Komponente? Man könnte genauso gut sagen, der Glaube, es sei süß und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben, sei eine Konsequenz des ethischen Relativismus. Was hinter diesem Missverständnis sich verbirgt, ist im Grunde nichts anderes als die vulgäre bürgerliche Identifizierung von Öffentlichkeit und Politik, verstanden als das Funktionieren der institutionalisierten Macht. Wenn es Politik qua Definitionem nur geben darf, wo Herrschaft durch den Staat und mittels bestimmter institutioneller Strukturen ausgeübt wird, dann versteht sich, dass Öffentlichkeit nur dann als Öffentlichkeit gilt und nicht als Privatheit, wenn sie sich in eben diese Strukturen bequemt. Das gleiche Phänomen ergab sich um die Jahrhundertwende mit der Absage der revolutionären Syndikalisten an den politischen Kampf. Die bürgerlichen Theoretiker sagen unisono, es sei für die revolutionären Syndikalisten bezeichnend, dass sie, weil sie die Wahlen boykottieren, den politischen Kampf ablehnten. Aber tatsächlich verstanden sie unter politischem Kampf etwas anderes, nämlich den zwar außerinstitutionellen, aber allerdings öffentlichen Kampf zur Zerschlagung von Kapital und Staat. Die bürgerliche Gleichsetzung von Politik und Öffentlichkeit vermag sich unmöglich vorzustellen, was Karl Marx den Kommunismus nannte, eine Öffentlichkeit ohne politischen Charakter, das heißt eine Öffentlichkeit ohne Herrschaftsstrukturen. Die Wirklichkeit dieser Philosophen war eine andere, denn gewiss war die bürgerliche Arete, die polisbürgerliche Tugend, nicht mehr gefragt, denn sie hatte die Öffentlichkeit zur unbedingten Voraussetzung. In dem Moment, in dem die Öffentlichkeit nicht länger, wie in der Ecclesia, das Zentrum der Entscheidung ist, wenn das Politische reduziert wird und seine Wahrheit in der blanken Unterscheidung zwischen dem König und seinem Untertanen findet, verliert das Politische die unmittelbare Präsenz der Masse des Volkes. Dann verliert die Philosophie, dann verlieren die Philosophen die Lust an der Politik. Es war nämlich durchaus lustvoll, in der Ecclesia zu diskutieren, um mit dem Gegner fertig zu werden. Der Philosoph verliert die Lust an der Politik und im Gegenzug propagiert er die Lust am eigenen Leben, an der eigenen Wirklichkeit. Aber diese Propaganda wiederum war keine Privatangelegenheit, ging nicht im Elfenbeinturm vor sich, sondern wurde öffentlich vorgetragen. Diese Philosophen waren trotz ihres Hedonismus keine Privatleute, sondern sie waren Bestandteil einer Öffentlichkeit, die sich zum Palast und zur neuen politischen Wirklichkeit im Dissens befand, einer Öffentlichkeit, die sich außerhalb des Machtsystems konstituierte, jedoch inmitten der Gesellschaft wirkte. Nicht von ungefähr waren diese Philosophen alles andere als isolierte Einsiedler, sondern sie hatten ihre Schulen, sie schrieben ihre Bücher, sie wirkten als Wanderlehrer und sie bildeten sogar, wie Epikur, Wohngemeinschaften. Hinzu kamen jene Veränderungen, die der Isonomia einen anderen Sinn gaben. Isonomia, das war die Gleichheit, aber nur die Gleichheit der Freien. Phaleas von Chalkedonien war einer der wenigen linken Sophisten gewesen, für die die Isonomia allgemein zu sein hatte, das heißt Inbegriff der Gleichheit zwischen Mann und Frau wie zwischen Barbaren und Hellenen. Diese Interpretation wirkte fort, aber nicht bloß als Weiterführung der linkssophistischen Tradition, sondern zudem in der Konsequenz tiefgreifender ökonomischer Veränderungen. Eine neue Form des Reichtums erscheint, die nicht mehr an die alte Klassenstruktur gebunden ist. Die klassische Scheidung der Menschen in Herren und Sklaven löst sich auf, weil eine ganz andere ökonomische Vergesellschaftung zu einer ganz neuen sozialen Schichtung der Bevölkerung führt. Im 15. Jahrhundert noch war der ärmste Tagelöhner von Athen dem reichsten Metöken, das heißt Fremdsassen, weit überlegen, denn der Metöke besaß zwar Geld und Reichtum, aber er hatte weder Platz noch Stimmrecht in der Ekklesia. Nun, da es die Ekklesia nicht mehr gibt, genießt der Tagelöhner nicht mehr die Teilhabe an der politischen Entscheidung, ihm bleibt nur noch die Armut. An die Stelle der Scheidung von Gleichen und Sklaven tritt eine ganz anders geartete Scheidung zwischen Reichtum und Armut, eine Entwicklung, die die überkommene sozioökonomische Konstellation völlig durcheinander bringt, die auch zu einer anderen Haltung der Philosophie in Anbetracht der Gesellschaft führt. Wenn nämlich der ausschlaggebende Unterschied nicht mehr zwischen Herren und Sklaven, sondern zwischen Reich und Arm besteht, dann gibt es auch keinen einsichtigen Grund mehr, die Trennung zwischen den gleichen und freien Armen einerseits, den Sklaven andererseits aufrechtzuerhalten. So wird es zum Kennzeichen gerade des öffentlichen Charakters der hellenistischen Philosophie, dass sie das Prinzip der allgemeinen Gleichheit vertritt. Dies Prinzip wird von den Stoikern, von den Epikureern und von den Kynikern verbreitet. Dies Prinzip war der strategische Inhalt der neuen Subversion, die sich gegen die neu errichtete dynastische Ordnung der Könige von Makedonien erhob. Als wichtigste dieser Gruppierungen werden gemeinhin die Stoiker betrachtet. Ihr Name stammt von Stoa, das heißt der Halle, in der Zenon von Kition, der Begründer der Schule, zu lehren pflegte, daher Stoiker. Wenn heute gesagt wird, jemand verhalte sich stoisch, so hat sich das Wort völlig von seinem Ursprung losgelöst. Ein Stoiker ist nichts anderes als ein Philosoph, der in der Stoa lehrt. Zenons Stoa gilt schon deshalb als bedeutender als die anderen philosophischen Richtungen, weil ihre geschichtliche Wirkung immens war. Sie hat bis nach Rom hinein gewirkt, aber schon daran, wie sie gewirkt hat, merkt man, wie ambivalent, wie, so könnte man sagen, klassenpolitisch unentschieden sie gewesen ist. So findet man denn Elemente des Stoizismus sowohl bei den Volkstribunen, die in Rom Revolution veranstalten wollten, aber auch bei dem überaus konservativen Cicero, der neben Aristoteles als hauptsächlicher Vertreter des liberalen Konservatismus gelten kann. Diese Ambivalenz liegt in der Stoa selbst, im Verhalten der Stoiker begründet, denn sie waren Kosmopoliten. Sie repräsentierten so einen Widerspruch gegen die neue Form von Staatlichkeit. Sie erkannten den makedonischen Staat nicht an, sie erkannten das neue Königreich nicht an. Sie bekannten sich als Weltbürger und zugleich waren sie treue Bürger des Staates. Die Stoiker waren Weltbürger, denen es jedoch im Gegensatz zu den Kynikern nicht im Traum eingefallen wäre, keine Steuern zu zahlen. Man kann sagen, die Stoiker waren die Erfinder der inneren Emigration und die weitere Geschichte hat sie denn auch ein sehr eigentümliches Schicksal erleiden lassen. Seneca, der bedeutendste Stoiker Roms, hatte einen Schüler, dem er wirklich Kosmopolitismus lehrte, dem er beibrachte, alle Ideen gingen im Grunde auf das Gleiche hinaus, dass daher Toleranz und das natürliche Recht des Menschen die wichtigsten Güter darstellten. Dieser Schüler war Nero. Auch das gehört zur Ambivalenz der Stoa. Eine andere Variante dieser Ambivalenz zeigt der berühmte Philosoph auf dem Kaiserthron, Marc Aurel. Er war ebenfalls Stoiker und es gibt nichts Ergreifenderes als seine Bekenntnisse. Marc Aurel bekannte sich zum Prinzip der natürlichen Rechte, Aber er war zugleich ein sehr rigoroser Kaiser, ein sehr rabiater Eroberer. Außerdem verfolgte er die Christen derart radikal, dass demgegenüber die berühmte Mär von ihrer Verfolgung durch Nero nur verblassen kann. Aber das Wichtigste, das eigentlich Subversive des Stoizismus, bestand zweifellos in einem grundstürzend neuen Gedanken in der Erfindung des Naturrechts. Was man heute unter Naturrecht versteht, geht auf die Stoiker zurück. Der Unterschied zum Naturrecht etwa des Kritias liegt darin, dass dieser rechte Sophist darunter einzig und allein das Recht des Stärkeren verstand. Er verwandte also einen krud physischen Begriff von Natur, während die Stoiker, als Folge eben der griechischen Aufklärung, unter der Natur des Menschen seine Vernunft verstanden. Dies Naturrecht bezeichneten sie auch als göttliches Recht. Das göttliche Recht der Stoiker wird von einer Göttin geprägt, der Göttin Vernunft. Was heute unter dem Namen Menschenrechte oder Grundrechte auftritt, das liegt im Prinzip schon im Naturrecht der Stoer begründet, insbesondere im Prinzip der Gleichheit. An einem Punkt allerdings vermochten es die Stoiker nicht, über ihren griechischen Schatten oder über ihren männlichen Schatten zu springen. Für sie war die Gleichheit eine geschlechtsspezifische Angelegenheit, keine also von Mann und Frau. Andere hellenistische Philosophen dagegen verlangten und vertraten die Gleichheit der Geschlechter. Ausgerechnet diejenigen übrigens, die seitens der gängigen Philosophiegeschichte als die geringeren hingestellt werden, als die minderen, weil sie in der Tat nicht sehr geschichtswirksam wurden. So Epikur, der fraglos einer der größten Philosophen seiner Zeit war, und nicht nur einer der größten, ein Materialist übrigens, ein Fortsetzer des Demokrit, sondern auch einer der absonderlichsten. Epikur war der Erste, der außerhalb der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Ordnung eine eigene Gesellschaftsformation begründete, den Garten des Epikur. Der Name Garten verlockt natürlich sehr zu dem Missverständnis, es habe sich dabei um ein privates Unternehmen gehandelt. Epikur nannte es Garten in genau dem Sinne, in dem Zenon seine Schule Stoa nannte. Der Garten war zwar in Wirklichkeit keine Polis, aber eine öffentliche Einrichtung, wohl eine Art Wohngemeinschaft, die sich nicht am Prinzip der Zugehörigkeit zu einer staatlichen Ordnung orientierte, die ein ganz anderes Prinzip hatte, mit dem wir heutigen vielleicht wenig anfangen können, die Freundschaft. Noch wichtiger ist jedoch, dass diese gesellige Gemeinschaft der Freien und Gleichen nach Epikur nur durch freie Übereinkunft konstituiert werden kann. Während die Stoiker die historischen Erfinder des Naturrechts sind, ist Epikur vielleicht darin geschichtswirksam geworden, dass er als erster eine Vertragslehre aufgestellt hat. Recht, Gesellschaft, Gemeinwesen, all das ist weder von Natur noch von Geschichte her bestimmt, alles entsteht nur durch freien Vertrag, nur durch die freie Vereinbarung der freien Gleichen untereinander. Vielleicht ist Epikur deshalb nicht so geschichtswirksam gewesen wie die Stoa, weil man im Laufe der Zeit vergaß, dass er der Erste war, der anstelle der traditionellen Vorstellung eines organisch gewachsenen Gemeinwesens oder eines von oben befohlenen Gemeinwesens des Königtums den Gedanken eines contra social entwickelte, eines Gesellschaftsvertrages, der einen gesellschaftlichen Verband konstituierte, in dem nicht nur alle gleich waren, sondern aus dem man jederzeit wieder austreten konnte. Und hier bei Epikur taucht, im Gegensatz zu den Stoikern, endlich wieder der Gedanke der Emanzipation der Frau auf. Und eines der Grundprinzipien des Epikur, das man eigentlich im Naturrecht der Stoiker hätte erwarten dürfen, war die mehr als nur formelle Gleichheit von Mann und Frau, vielmehr die schon von Platon intendierte Gleichstellung auch in den politischen Machtstrukturen. Der Garten des Epikur hatte eine frei gewählte Leitung und es gab viele Frauen, die sie ausübten. Was im klassischen Griechenland, in Rom und im Mittelalter bis auf gewisse Päpstinnen undenkbar war, das war im Garten alltägliche Praxis. In einer Art Rotationsverfahren wurden ohne Ansehen des Geschlechts die Leiter oder Leiterinnen des Gartens bestimmt. Am weitesten in der Subversion der Ordnung sind aber die Kyniker gegangen. Der Gründer der Schule, Antisthenes aus Athen, lebte von etwa 455 bis 360. Einige meinen, die Bezeichnung Kyniker stamme aus dem Gymnasium des Antisthenes, aber in Wirklichkeit stammt es von Kynon, das heißt Hund. Die Kyniker nannten sich selber die Hündischen. Dies war schon eine ziemlich robuste Kampfansage an alle Traditionen. Antisthenes hat, wie aus seinen Fragmenten zu erkennen, nicht nur die Institutionen und Normen abgelehnt, sondern er ist der Erste gewesen, der ganz präzise, das heißt in antipolitischer Form, die vom Staat nicht nur kritisierte, sondern rundum ablehnte. Der größte Kyniker, heute sagt man Zyniker und meint etwas anderes, ist Diogenes, der mit Alexander und der Tonne. Diese Geschichte ist zwar ein Märchen, aber keine Legende ist es, dass Diogenes, als er von Alexanders Strategen Krateros zu einem Festbankett eingeladen wurde, antwortete, lieber in Athen Salz lecken, als bei Krateros an der vollen Tafel sitzen. Dies erinnert an den Satz von Demokrit, lieber einen einzigen Beweis finden, als König der Perser zu sein. Diogenes ist also zum Teil als Karikatur, zum Teil als seltsames Emblem in die Geschichte eingegangen. In Wirklichkeit war er ein sehr ernsthafter Wanderlehrer und hinterließ leider verloren gegangene, umfangreiche Schriften über Natur, Recht und Staat. Man kann sagen, dass wir mit ihm bereits die Anfänge einer proletarischen Kulturauffassung haben. Denn es ist keineswegs so, dass seine Tätigkeit sich in der Absage an tradierte Formen erschöpfte, sondern er versuchte, neue Formen des geselligen Lebens zu entwickeln, jenseits allerdings der traditionellen Normierungen, jenseits vor allem der königlichen Macht. Er ist wahrscheinlich der schärfste Kritiker aller Machtstrukturen und gesellschaftlichen Normierungen der Antike. Diogenes wertete die Werte um. In einem Fragment sagt er, um zu zeigen, dass die Gesellschaft verkehrt funktioniert, dass in der normalen Gesellschaft das Wertvollste missachtet und das Wertloseste am meisten geschätzt wird. Das Wertvolle, ein Maß Mehl, kostet 2 Stück Kupfermünzen, das Wertlose, die Bildsäule, 3000 Stück Kupfermünzen. Soweit so Diogenes. Die Legende von der Tonne weist also auf diese proletarische Kulturauffassung hin, die Legende von Alexander dagegen meint etwas Wichtigeres, die Missachtung der Macht. Alexander tritt vor Diogenes und sagt, ich habe viel von dir gehört und möchte gerne mit dir sprechen, worauf Diogenes erwidert, geh mir bitte aus der Sonne. Den Kynikern ist noch anderes zu verdanken. Ich hatte schon erwähnt, dass unter den Sophisten auch 2 namentlich nicht bekannte Sophistinnen sich befanden. Sowohl Platon wie Aristoteles sprechen davon, allerdings eher ablehnend und als Beweis dafür, wie inkonsistent die Sophistik eigentlich gewesen sei. Anders verhält es sich bei den Kynikern. Der unmittelbare Nachfolger und Schüler des Diogenes, Krates aus Theben, handelte so wie Jahrhunderte später Franz von Assisi. Er war ein reicher Mann, verschenkte seinen Besitz an das Volk, zog als Wanderlehrer durch die Lande und lehrte so überzeugend, dass er eine sehr wohlhabende Frau namens Hypatia dazu bewegen konnte, Kynikerin zu werden. Sie ist die erste Philosophin der Weltgeschichte, die namentlich bekannt ist. In den gängigen Philosophiegeschichten kommt ihr Name nicht vor, nur bei so präzisen bürgerlichen Historikern wie Friedrich Überweg, die nichts und niemanden auslassen, wird sie erwähnt. Leider hat sich weder von Krates noch von Hypatia irgendetwas Schriftliches erhalten. Wir wissen nur, dass sie gelebt haben. Diogenes Laertios erwähnt Hypatia als die Frau, die auf ihr gesamtes Vermögen verzichtete. Hypatia gehört in die Linie der mit Eva anhebenden Subversion. Stoiker, Epikureer, Kyniker. Dies sind also die 3 Hauptrichtungen der hellenistischen Philosophie. Hier erhebt sich, wenn auch nicht unbedingt jene Form der Subversion, die bei den späteren, bei Thomas Müntzer etwa vorliegt, so doch ganz eindeutig die Negation des Bestehenden in einer der geschichtlichen Situation angemessenen Form. Leider sind die meisten ihrer Werke verloren gegangen, aber es sind geblieben Zenon, der Stoiker, Epikur und Diogenes. Das sind die Namen, die es tatsächlich verdienen, in die, wie Marx sagen würde, große Galerie der Menschheitsheroen eingereiht zu werden. Von Griechenland nach Rom. Kennt die Geschichte der Subversion diese Reiseroute? Gab es in der römischen Tradition überhaupt eine subversive Theorie oder eine Theorie, die auf die Negation des Bestehenden zielte? Auf den ersten Blick ist da nichts. Seneca war, obwohl ein Stoiker, so bestimmt kein subversiver Denker. Cicero war konservativ. Und was ist mit Lukrez? Sein großes Epos, De Rerum Natura, war das Grundbuch des antiken Materialismus, das den traditionellen Göttervorstellungen den Garaus machte. Aber war Lucrez deshalb schon subversiv? Das Problem liegt darin, dass die Subversion in Rom, wo nicht theoretisch, so doch praktisch auftaucht. Die Frage ist also, ob Rom, wenn es schon keine subversive Theorie hervorbrachte, in der Anti-Institution des Volkstribunats etwas in die Geschichte hineingebracht hat, das, wie die französische Revolution, bis auf den heutigen Tag fortwirkt. Thank you.